Von diesen traurigsten Episoden seines Lebens steht nichts mehr in den Memoiren. Sie enden vorzeitig und erzählen nicht mehr die Jahre der Schande. Er tritt ins Dunkel zurück, vielleicht um ein Erröten zu verbergen, und fast freut man sich dessen, denn wie traurig parodiert der schäbig nachhinkende Schmarotzerschatten den kühnen Krieger des Spiels und der Liebe, wie jämmerlich dieser ausgebeigte Hahn, dieser ausgesungene Sänger, den sieghaft Frohen, den wir so lange beneidet. Und dann schleicht ein paar Jahre lang über die Merceria ein dicker, sanguinischer Herr, nicht sehr edelmännisch gekleidet, horcht emsig, was die Venezianer reden, setzt sich in die Weinschenken, um die Verdächtigen zu beobachten, und skribelt abends langwierige Spionenberichte an die Inquisitoren. Angelo Pratolini sind diese unsauberen Informationen unterschrieben. Deckname eines begnadigten Lockspitzels und betulichen Spiönchens, das für ein paar Goldstücke fremde Menschen in dieselben Gefängnisse bringt, die er selbst in seiner Jugend gekannt und deren Schilderung ihn berühmt gemacht hat. Ja, aus dem schabrackenhaft aufgeputzten Chevalier de Saint-Gall, dem Liebling der Frauen, aus Casanova, dem funkelnden Verführer, ist Angelo Pratolini geworden, der nackte, niedrige Angeber und Schuft. Die einst diamantenberingten Hände wühlen in schmutzigen Geschäften und spritzen Tinten, Gift und Galle nach rechts und links, bis sogar Venedig sich des quengelnden Querulanten mit einem Fußtritt entledigt. Die Nachrichten schweigen über die nächsten Jahre und niemand weiß, auf welchen traurigen Wegen dann noch das halb kaputte Wrack gefahren ist, ehe es endgültig in Böhmen scheitert. Man weiß nur, noch einmal zigeunert der alte Abenteurer durch Europa, balzt vor den Aristokraten, scharwenzelt um die Reichen, versucht seine alten Künste, Falschspiel, Kabbala und Kuppelei. Aber die fördernden Götter seiner Jugend, Frechheit und Zuversicht, haben ihn verlassen. Die Frauen lachen ihm höhnisch in die Runzeln hinein, er bringt es nicht mehr hoch, er fristet und frettet sich mühsam durch. Sekretär und wahrscheinlich wieder Spion beim Gesandten in Wien, kläglicher Skribbler, unnützer, unerwünschter und von der Polizei immer bald wieder hinaus komplimentierter Gast aller europäischen Städte. In Wien will er schließlich eine Grabennymphe heiraten, um durch ihren einträglichen Beruf einigermaßen gesichert zu sein. Auch dies misslingt ihm. Schließlich liest der steinreiche Graf Waldstein den Poet errant de rivage en rivage, triste joie de flot et rebut de naufrage, an einer Tafel in Paris, wo er sich einschmarotzt hat, mitleidig auf. Findet Spaß an dem gesprächigen, abgetackelten, aber immer noch amüsanten Zyniker und nimmt ihn, gnadenhalber, als Bibliothekar, alias Hofnarr, nach Dux mit. 1000 Gulden Jahresgehalt, freilich immer schon von den Gläubigern vorgepfändet, kaufen dieses Kuriosum, ohne es zu überzahlen. Und dort in Dux lebt, oder besser gesagt, stirbt er 13 Jahre lang. In Dux taucht plötzlich seine Gestalt aus jahrelanger Verschattung auf. Casanova, oder vielmehr etwas, was an Casanova vage erinnert, seine Mumie, eingetrocknet, dürrspitz, nur durch die eigene Galle noch konserviert, ein sonderbares Museumsstück, das der Herr Graf gern seinen Gästen präsentiert. Ein ausgebrannter Krater, meinen Sie, ein amüsantes, ungefährliches, durch seine südländische Cholerik possierliches Männchen, das in dem böhmischen Vogelbauer langsam an Langeweile zugrunde geht. Aber noch einmal narrt der alte Betrüger die Welt. Denn während sie alle schon glauben, er sei abgetan und bloß Anwärter auf Kirchhof und Sarg, baut er aus Erinnerung noch einmal sein Leben und abenteuert sich listig hinein in die Unsterblichkeit. Bildnis des alten Casanova. Altera nunc rerum facies, nec vaero nec atsum, non sum qui fueram non putor esse fui. Ein anderes Aussehen haben jetzt die Dinge. Ich suche mich und ich bin nicht da. Ich bin nicht, der ich gewesen war, nicht, der ich glaube zu sein. Ich war. Unterschrift seines Altersbildnisses. 1797-1798. Der blutige Besen der Revolution hat Kehr ausgemacht mit dem galanten Jahrhundert. Die Köpfe des allerchristlichsten Königs und der Königin liegen im Korb der Guillotine und 10 Dutzend Fürsten und Fürstlein mitsamt den venezianischen Herren Inquisitoren hat ein kleiner korsischer General zum Teufel gejagt. Man liest nicht mehr die Enzyklopädie, Voltaire und Rousseau, sondern die hart gehämmerten Bulletins vom Kriegsschauplatz. Aschermittwoch staubt über Europa, die Karnevale sind zu Ende und das Rokoko. Es ist vorbei mit den Reifröcken und gepuderten Perücken, den silbernen Schuhschnallen und Brüsseler Spitzen. Man trägt keine Samtröcke mehr, nur Uniform oder Bürgergewand. Aber sonderbar, da hat einer die Zeit vergessen. Ein uraltes Männchen ganz droben in Böhmens dunkelstem Winkel, wie der Herr Ritter Gluck in E.T.R. Hoffmanns Legende, stapft dort am helllichten Tag ein farbiges Vogelmännchen mit Samtweste, vergoldeten Knöpfen, verschlissenem gelben Spitzenkragen, seidenen Zwickelstrümpfen, geblümten Strumpfbändern und weißem Galafederhut vom Schloss Dux, das bucklige Katzenpflaster hinab in die Stadt. Noch trägt das Kuriosum den Haarbeutel nach alter Sitte, schlecht gepudert zwar, man hat keine Bedienten mehr, und die zittrige Hand stützt sich pompös auf einen altmodischen Rohrstock mit Goldspitze, wie man sie im Palais Royal anno 1730 getragen. Wahrhaftig, es ist Casanova, oder vielmehr seine Mumie. Er lebt noch immer, trotz Armut, Ärger und Syphilis. Pergamenten die Haut, ein Hakenschnabel die Nase, über dem zittrigen, speichelnden Mund, die buschigen Brauen struppig und weiß. All das muffelt schon nach Alter und Verwesung, nach Eingetrocknetsein in Galle und Bücherstaub. Einzig die pechschwarzen Augen haben die alte Unruhe noch, böse und spitz fahren sie unter den halbgeschlossenen Lidern vor. Aber er sieht nicht viel nach links und rechts, er grummelt und brummelt nur unwirsch vor sich hin, denn er ist nicht guter Laune. Casanova nie mehr guter Laune, seit ihn das Schicksal auf diesen böhmischen Misthaufen geworfen. Wozu aufschauen? Jeder Blick wäre zu viel für die dummen Gaffer, für diese breitmäuligen deutsch-böhmischen Kartoffelfresser, die nie ihre Nase über ihren Dorfdreck hinaussteckten und die ihn, den Chevalier de Saint-Gall, der seinerzeit dem Hofmarschall von Polen eine Kugel in den Bauch gejagt und vom Papst die goldenen Sporen eigenhändig empfangen, nicht einmal pflichtgemäß grüßen. Und ärgerlicher noch, auch die Frauen respektieren ihn nicht, sondern halten die Hände vor den Mund, damit nicht ein dickes, dörfisches Lachen herausplatscht. Und sie wissen, warum sie lachen, denn die Mägde haben's dem Pfarrer erzählt, dass der alte Gichtbruder ihnen gern unter die Röcke greift und in seinem Kauderwelsch das dümmste Zeug in die Ohren schwatzt. Aber noch besser dieser Pöbel immerhin als zu Hause das verdammte Dienergeschmeiß, dem er ausgeliefert ist, die Esel, deren Fußtritt er dulden muss, Feldkirchner vor allem, der Haushofmeister und Wiederhold, sein Dienstschwengel, die Kanaillen. Mit Absicht haben sie ihm gestern wieder Salz in die Suppe geschmissen und die Makaroni verbrannt. Aus seinem Isocameron das Porträt gerissen und auf das Klosett gehängt. Sie haben es gewagt, die Lumpen, diese kleine, schwarzgefleckte Hündin, Melampyge, ihm geschenkt von der Gräfin Roggendorf, zu schlagen, nur weil das süße Tierchen ein natürliches Bedürfnis in den Zimmern verrichtet hat. Oh, wo sind die guten Zeiten, da man derlei Dienstbotenbagage einfach in den Block gesperrt und solchem Pack die Knochen zu Butter geprügelt, statt derlei Insolenzen zu dulden. Aber heute ist ja dank diesem Robespierre die Kanaille oben auf. Die Jakobiner haben die Zeit versaut und man ist selbst ein alter, armer Hund mit ausgebissenen Zähnen. Was hilft da klagen und knurren und murren den ganzen Tag? Am besten man speit auf den Pöbel, geht hinauf ins Zimmer und liest seinen Horaz. Aber heute gilt aller Ärger nicht. Wie eine Marionette zuckt und tappt die Mumie hastig von Zimmer zu Zimmer. Den alten Hofrock hat sie angezogen, den Orden umgetan und sich sauber gebürstet, jedes Stäubchen weg, denn für heute haben sich der Herr Graf angesagt, höchstpersönlich kommen seine Gnaden von Teplitz herüber und bringen den Prinzen de Ligne mit und noch ein paar adelige Herren, man wird französisch bei Tisch konversieren und die neidische Dienstbotenbande wird mit knirschenden Zähnen ihm servieren müssen, mit krummem Rücken schön die Teller hinhalten, nicht wie gestern einen verpappten und versauten Fraß wie einem Hunde seine Knochen auf den Tisch schmeißen. Ja, er wird heute Mittag an der großen Tafel sitzen mit den österreichischen Kavalieren, denn die wissen noch, eine soignierte Konversation zu estimieren und respektvoll zuzuhören, wenn ein Philosoph spricht, den selbst Herr Voltaire noch geruhte zu achten und der einmal bei Kaisern und Königen allerhand gegolten. Wahrscheinlich, sobald die Dame sich zurückgezogen haben, wird der Herr Graf und der Herr Prinz höchstpersönlich mich bitten, aus einem gewissen Manuskript vorzulesen. Ja, bitten werden sie mich, Herr Feldkirchner, Sie Dreckmaul, bitten wird mich der hochgeborene Herr Graf Waldstein und der Herr Feldmarschall Prinz de Ligne, dass ich aus meinen einzig interessanten Erlebnissen wieder ein Kapitelchen vorlese, und ich werde es vielleicht tun, vielleicht, denn ich bin ja nicht der Serviteur des Herrn Grafen und zu Gehorsam verpflichtet. Ich gehöre nicht zum Dienstbotengeschmeiß. Ich bin Gast und Bibliothekar und ich stehe au pair mit Ihnen. Nun, ihr wisst ja nicht einmal, was das heißt, ihr Jakobinergesindel.